Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Amerikanischer Leichtsinn im Europäischen Patentamt. Die Piratenpartei Deutschland übt deutliche Kritik an der fehlerhaften Patentvergabepraxis des Europäischen Patentamts. So vergibt die Behörde laut einer aktuellen Studie insbesondere in den Bereichen Datenverarbeitung und Biotechnologie mehr Patente, als es die strengen Vorgaben des Europäischen Patentübereinkommens erlauben. Gleichzeitig werden Ergebnisse der Patentverfahren nur unzureichend offengelegt. Dazu Sebastian Nerz, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Es ist die Aufgabe des Europäischen Patentamts, den Wettbewerb zu schützen und nicht einzuschränken. Das Amt handelt vollkommen unverantwortlich, indem es den gesetzlichen Spielraum nicht nur kreativ auslegt, sondern sogar komplett überdehnt. Wir fordern deshalb dringend eine Offenlegung und Überprüfung der derzeitigen Vergabepraxis. Entsprechend der gesetzlichen Regelung müssen Software, Patente auf Leben, Geschäftsmodelle oder Ähnliches klar von der Patentierbarkeit ausgenommen werden. Grundsätzlich zeigt die Studie einmal mehr, dass endlich neue Regelungen und eine starke Kontrolle des Patentamts benötigt werden. Das Patentrecht entstammt im vorletzten Jahrhundert und muss dringend umfassend überarbeitet und an die Erfordernisse einer modernen Hightech-Gesellschaft mit schnellen Innovationszyklen, Open-Source-Entwicklungen und internationalen Industriestandards angepasst werden. Patente dienen den Entwicklern und nicht den Patentanwälten. Nicht patentierbare Bereiche müssen dies auch bleiben. Pressemitteilung für das Krähennest, gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.